m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a souri, je lui ai souri. Je dis salut, il m'a dit salut, je lui ai dit salam, il m'a dit salam, je suis parti. At me, I looked at him, he smiled at me and I smiled at him. I said hello, he said hello, I said salam, he said salam, and I just walked away, walked away. Ich hab ihn gesehen, er hat gelacht und ich hab gelacht. Ich hab ihm Hallo gesagt, er hat mir Hallo gesagt. Ich hab ihm Salam gesagt, er hat mir Salam gesagt. Und ich bin einfach weggegangen. Le dije hola, me